Im Jahre 376 werden die Westgoten von den Hunnen überfallen und spalten sich. Der heidnisch gebliebene Teil unter dem trotzigen Athanarich nimmt den Kampf mit den Wilden auf, unterliegt in einer Schlacht am Dniester und zieht sich hinter den Bergwall von Siebenbürgen zurück. Der christlich gewordene Volksteil unter den Brüdern Alaviv und Fritigern zieht über die Donau, verlockt durch die Sicherheit hinter diesem Strom und dem Glanz der antiken Welt. Sie schließen mit den Römern einen Vertrag, der sie als Kolonen, an den Boden gebundene Bauern mit hohen Lasten, in der Provinz Mösien ansiedelt. Aber die Unredlichkeit und Hinterlist des römischen Statthalters Lupicinius bringt die Goten in eine verzweifelte Lage, in der ihnen nur noch das Schwert bleibt. Sie erheben sich und durchziehen plündernd, von ostgotischen und hunnischen Scharen unterstützt, Thrakien und Makedonien. Der Kaiser muss von einem Perserfeldzug eiligst herbei, um die Hauptstadt zu retten. Vorschnell lässt er sich mit dem westgoten Heere bei Adrianopel in eine Schlacht ein, die mit seiner furchtbaren Niederlage endet. Zwei Drittel des Römerheeres werden erschlagen, der Fall des Kaisers ist sinnfälliges Zeichen für den Niederbruch römischer Macht, 378. Mit Mühe kann der kluge Theodosius, 379 bis 395, der nun im gesamten Kaiserreich gebietet, die Westgoten zu einem neuen Vertrag bewegen. Sie werden Föderaten, die nach den Grundsätzen des Einquartierungssystems ein Drittel des Hauses, wo sie wohnen, eingeräumt erhalten, steuerfrei leben, durch Jahrgelder, Vieh- und Getreidelieferungen sorgenfrei gehalten, damit ihre Kraft ganz dem Kriege gewidmet sein kann. Der Kaiser Theodosius genießt das Vertrauen der stolzen Westgoten. Selbst der alte Athanarich findet sich 381 in Byzanz ein und preist die Macht des Kaisers. Seinen Goldschatz aber kann er nicht mehr abholen, denn er stirbt bald. Solange Theodosius lebt, hausen die Goten ruhig als Föderaten in Ufadatien und Mösien. 395 stirbt der Kaiser, bei seinem Tode endgültig das Reich in eine westliche Hälfte unter Honorius und eine östliche unter Arcadius teilend. Die Einheit des Reiches ist dahin. Ost- und Westrom, am wenigsten das Letztere, dessen Hauptstadt verödet, dessen Kernland vernachlässigt ist, werden einzeln sehr schnell nicht mehr in der Lage sein, den Germanen Widerstand zu leisten, die eigentlich nur noch vor der Persönlichkeit des Theodosius Halt gemacht hatten. Nun der Kaiser tot ist, erheben sich die Westgoten unter dem kühnen Heldenkönig Alarich aus dem Hause der Balten zum Verhängnis des Römischen Reiches. Er ist jetzt Führer des gesamten Volkes. Mit seinen reisigen Scharen bricht der König auf, unbefriedigt von dem trägen Grenzerleben, begierig nach Ehren und Heldenkämpfen, nach Beute, nach besserem Lande, nach Freiheit von der römischen Bevormundung. Er bewegt sich plündernd auf der Balkanhalbinsel und bemächtigt sich der Halbinsel Peloponnes. Die Kräfte Ostroms reichen nicht aus, diesen Feind zu bewältigen. Der beste General des Theodosius, der romanisierte Vandale Stilicho, muss aus Westrom zu Hilfe gerufen werden. Der Heermeister schließt die Westgoten im peloponnesischen Foliogebirge ein, um ihnen im letzten Moment den Abzug zu ermöglichen. Alarich zieht nach Epirus. Zum General des Oströmischen Reiches ernannt, hält er Illyricum und Noricum in seiner Hand, in gleicher Weise Ost- und Westrom beunruhigend. Seine Stellung ist nahezu unabhängig. Dann wendet er sich gegen Italien, als eben Stilicho an der Donau beschäftigt ist. An der Küste vordringend siegt Alarich bei Aquileia und dringt auf Mailand vor. Rasch zur Stelle rettet Stilicho durch seinen Sieg bei Polentia 402 die Stadt. Der Westgotenkönig muss im nächsten Jahre bei Verona nochmals geschlagen in die Ausgangsstellung zurück. Stilicho aber hat alle Kräfte des Reiches zur Abwehr aufbieten müssen, auch die Legionen am Rhein, wo sogleich der Vormarsch der Germanenvölker einsetzt. Eine geballte Masse von angeblich 200.000 Goten unter der Führung des Radagais bricht bis Mittelitalien vor, wird aber hier durch das Genie des Stilicho bei Fiesole eingeschlossen und nahezu völlig vernichtet. Im Heere der Römer stehen gotische und hunnische Soldtruppen. 3 Jahre später, 408, wird Stilicho von der Hofpartei des gemeinsamen Spiels mit Alarich beschuldigt. Obwohl er der Schwiegervater des Kaisers Honorius ist und auch sonst durch verwandtschaftliche Bande mit ihm verknüpft, sinkt er durch den Mordstahl der kaiserlichen Schergen. Zugleich fällt man in Rom, wie dies kurz vorher in Ostrom geschehen ist, über die Germanen her und bringt alle um, die man greifen kann, auch Weiber und Kinder. Nun aber bricht Alarich durch Scharen der dem Blutbade entronnenen Söldner verstärkt von neuem los. Da kein Stilicho mehr da ist, ihm zu wehren, ist er unüberwindlich. Er geht rasch über den Po und schnurgerade auf Rom los. Die römischen Gesandten verweisen auf die unzählbare Menschenmasse der Hauptstadt, um die klassische Antwort des Heldenkönigs zu erhalten: Je dichter das Gras, desto leichter das Mähen. Mit einer Zahlung von 5.000 Pfund Gold und 30.000 Pfund Silber sowie vielen anderen Kostbarkeiten muss Rom sich loskaufen. Trotzdem aber verweigert man am römischen Kaiserhofe im festen Ravenna dem König das von ihm geforderte Amt eines Heermeisters oder die Überlassung von Noricum mit Geldzahlungen und Lieferungen. Nun erhebt Alarich einen Gegenkaiser gegen Honorius, muss ihn aber wegen seiner Unzuverlässigkeit wieder absetzen. Wieder von Honorius abgewiesen, wendet sich der König neuerdings gegen Rom. Dieses Mal kann nichts das Schicksal der Stadt abwenden. In der Nacht vom 23. auf den 24. August 410 brechen die Gotenscharen durch das Salarische Tor in die Stadt der Cäsaren ein. Rom verfällt einer verhältnismäßig milden Plünderung. So ist den Gebeinen der bei Vercellae zusammengehauenen Kimbern ein Rächer entstanden. Ariovist und Arminius sind durch den Helden Alarich nach langen Jahrhunderten und doch Sieger über Rom geworden. Mit reicher Beute verlässt das Gotenheer die schwer geprüfte Stadt. Alarich führt auch die 21-jährige Tochter des Theodosius, Galla Placidia, mit sich. Er wendet sich nun nach Unteritalien, Afrika heißt das nächste Ziel. Aber seine Flotte wird vom Sturm zerstreut. Die Westgoten sollen nicht mehr in das fruchtbare Land gelangen. Alarich stirbt 410 bald darauf. Sein Plan, eine römische Provinz abgetreten zu erhalten und dort als König der Westgoten auch über die römische Bevölkerung zu herrschen, ist nicht in Erfüllung gegangen. Die Überlieferung erzählt, dass der jugendliche Heldenkönig mit Schlachtrossen, Schmuck und Waffen im Flusse Burentinus, das ist Busento oder Basento, in der Nähe der Stadt Cosenza in Kalabrien beerdigt worden sei, heimlich und behutsam, damit niemand seine Heldenruhe störe. Bis heute hat niemand das Grab gefunden. Als ein unbezwinglicher Siegfried aber lebt der Gotenkönig in der Geschichte weiter.